mich niemals mehr allein. Doch da ist ein Gefühl, das ist stärker als alles auf dieser großen Welt. Und es ist wie der Wind, den niemand gefangen hält. Traum, er geht niemals mehr vorbei.